from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 54 am Tag nach dem tragischen Attentat in Oklahoma City, wo Steph Curry das ganze Team der Thunder erschossen hat. Wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Checkt die aus unter basket.de oder facebook.com/basket. Also es gibt ja Fotobombs und wir haben jetzt gerade von dir gelernt, dass es auch Intro-Bombs gibt. Hat sich nämlich ein bisschen witzig angehört, weil es ja tatsächlich mal ein Attentat in Oklahoma City gab. Das ist dieses Oklahoma City Bombing. Ja, hoppla. Insofern war das jetzt sozusagen ein bisschen direkt losgefeuert aus allen Rohren, aber darauf beziehen wir uns natürlich nicht. Wir sind nicht politisch unterwegs oder dann irgendwie auch nicht im Hinblick auf die Opfer dann irgendwie ketzerisch. Nein, wir haben die 54. Folge und legen direkt los. Wie immer haben wir uns nochmal zwei Spieler rausgesucht. Horace Grant, die Gedächtnisbrille, und Robert, der Traktor-Trailer, den jeder eigentlich nur kennt, weil er für Dirk Nowitzki verschifft worden ist von Dallas nach Milwaukee. Das war wohl einer der folgenschwersten Draft-Day-Trades, die es so gab in der jüngeren Geschichte. Und demnach widmen wir diesen beiden Spielern dann den Pott. Ja, du hast es erwähnt. Ich glaube, wir müssen unser Vorhaben hier ein bisschen anpassen und müssen die Knicks nach hinten verschieben, was, glaube ich, für alle Beteiligten aus dem einen oder anderen Grund wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht ist. Ja, weil wir darüber reden müssen, was tatsächlich gestern abgegangen ist. In einem der Top-Spiele dieser Saison, muss man ja so sagen, wahnsinnig spannend. Aber in gewisser Weise, und das hast du ja dann auch jetzt eingangs erwähnt, ist irgendwie was passiert, ne? Also irgendwie wurde kollektiv ein Basketball angezündet und jeder hat unterschiedlich reagiert. Die meisten mit offenem Mund und staunenden Augen und Kopfschütteln. Andere einfach nur fassungslos auf den Bildschirm starren, so wie ich. Ich habe mir das erst später angeguckt, jetzt nicht live. Und ich glaube, da haben wir erstmal ein bisschen was zu verdauen. Ja, also die Twitter-Reaktionen einiger NBA-Spieler sprachen nach diesem Spiel Golden State Warriors gegen Oklahoma City Thunder auch Bände. Sowohl, also wirklich durch die Bank weg, DeRozan, LeBron, Porzingis, ich habe da ganz viele gelesen, die nicht fassen konnten, was da gestern abgegangen ist. Wahrscheinlich werden die meisten von euch das entweder schon gelesen oder gehört oder auch sogar schon gesehen haben. Nachdem Steph Curry in den letzten zwei Spielen vor diesem Spiel, glaube ich, 41 und 51 Punkte aufgelegt hatte, ist er gestern auch nochmal zu absoluter Hochform aufgelaufen. Mit 12 Dreiern hat er den NBA-Rekord eingestellt. Ganz witzig, weißt du, welche die anderen beiden Spieler sind, die den Rekord innehalten? Lass mich mal überlegen. Daniel Marshall. Ja, da musste ich. Und J.R.? Nee, Kobe Bryant. Ich weiß aber nicht, ob es das 81-Punkte-Spiel war, aber das kann ich mir gut vorstellen. Okay, oder 71-Punkte-Spiele. Ja, naja, auf jeden Fall geendet ist das Spiel dann. Wir werden da jetzt gleich noch ein bisschen drüber reden, aber leider ist die Leistung anderer Spieler, die auf dem Platz standen, die nämlich auch absolut Champions League-reif waren, ein bisschen untergegangen. Aber geendet ist das Spiel mit einem fast Buzzer-Beater von Steph Curry von 38 Fuß oder 35 Fuß entfernt weg vom Korb. Und das sah, wie auch die 11 Dreier vorher, unverschämt leichtfüßig aus. Ja, der Vollständigkeit halber, du hast es erwähnt, die letzten vier Spiele von Steph Curry, der nebenher jetzt heute auch unser Segment des Freak of the Week zerbombt hat. Das schenken wir uns nämlich diese Woche einfach mal. Die letzten vier Spiele, 36 Punkte gegen Atlanta. Miami hat er mit 42 Punkten zerlegt, dann gegen Orlando auch in einem wilden Comeback-Sieg. 51 Punkte aufgelegt bei 20 von 27 aus dem Feld. Und dann jetzt eben die 46 gestern Nacht. mit diesem Buzzerbeater, Game-Winner muss man ja sagen, Buzzerbeater war es nicht. Russell Westbrook hatte noch eine Chance mit 0,7 Sekunden auf der Uhr. Aber das war schon echt selten krass. Das hat man dann auch gesehen, indem die Kommentatoren eigentlich wirklich entweder komplett verstummt sind oder dann das berühmte Bang zu einem ja fast fanatischen, wirren Ausruf dann irgendwie verkommen ist. Und ja, sowas macht dann Steph Curry und machen die Warriors dieses Jahr mit uns. Wir hatten auch eine interessante WhatsApp-Diskussion heute während des Tages, wo ich als bekennender Kritiker, sage ich mal, der Warriors ein bisschen resigniert habe einfach. Ich meine, ich muss das relativieren. Kritiker, da gibt es nicht wirklich viel zu kritisieren. Ich habe immer nur gesagt, es ist nicht unbedingt das sympathischste Team. Und ich glaube, dass es mittlerweile jetzt auch langsam so ein paar mehr Leute gibt, die sagen, okay, diese Cockiness, diese positive Arroganz, sage ich jetzt einfach mal, ist ein bisschen over the top. Gleichzeitig habe ich dann aber auch direkt geschrieben, wenn man es versucht, objektiv zu betrachten, das ist einfach so diese Cockiness, die diese Gewinner oder Alltimer-Teams eben doch dann an den Tag legen und damit dann auch Spiele, die schwierig sind, sei es irgendwie Back-to-Backs in Orlando oder sowas, dass die diese dann eben für sich entscheiden können, hauptsächlich durch Willen. Ja, also mir sind, als ich das Spiel geguckt habe, heute Morgen, zwei Sachen nochmal besonders vor Augen geführt worden. Einmal diese Selbstverständlichkeit, mit der Golden State auch nach einem Rückstand, den sie auch in diesem Spiel hatten, wieder zurückkommt. Und ich glaube, also in die Overtime haben sie sich ja quasi nur gerettet durch ein, wie ich finde, sehr schlaues Spiel, einen sehr schlauen Spielzug, weil sie eben nicht Kevin Durant in den letzten Sekunden gefoult haben, sondern den Ball noch gesteelt haben durch ein Double Team, aber quasi in die Overtime gerettet haben. Trotzdem hatte ich immer so das Gefühl, die glauben gar nicht dran, dass die das Spiel verlieren könnten. Und wahrscheinlich ist das auch so, wie du sagst, bei diesen All-Time-Record-Teams, zu denen die Golden State Warriors ja jetzt mit 53-5 schon gehören. Du hast einfach, egal welcher Spielstand, egal wie viel Zeit noch auf der Uhr ist, immer das Gefühl, du könntest das Spiel noch gewinnen. Und das führt dann auch, glaube ich, dazu, wie in dieser letzten Possession der Overtime, dass sich Steph Curry einfach kurz hinter der Mittellinie den Ball schnappt und eben nicht ein Timeout und ein Setplay ausgerufen wird und das Ding einfach von Ewigkeiten weg vom Parkplatz draußen vor der Arena reinknallt. Und die zweite Sache, was man lesen konnte, fand ich ganz interessant, dass es in der Halbzeit ordentlich gerumst hat in der Kabine, weil sie eben keine gute erste Halbzeit gespielt haben und Draymond Green wohl völlig ausgerastet sein muss. Aber vielleicht, ich meine, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Einerseits, ja, Draymond Green übertreibt es auch manchmal, genau wie Steph Curry es vielleicht manchmal so mit seinem Zwischenjubel und so übertreibt. Aber andererseits sind vielleicht genau solche Ausraster dann auch nötig, um dieses Motivationslevel einfach, wenn du durch so eine Saison marschierst und es ja eigentlich noch vor den Playoffs um nicht viel geht, bis auf diesen Rekord der Bulls zu knacken, um dich immer, dieses Motivationslevel immer wieder hochzuhalten, dass du jemanden in der Kabine hast, der die immer wieder aufweckt. Ja, ich denke auch. Da müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir doch auch irgendwo Sportler sind oder waren halt im Amateurbereich wahrscheinlich dann. Da kennen wir das doch, dass jeder mal in der Halbzeitpause irgendwie einen Mitspieler hat oder vielleicht sogar selber gewesen ist oder ist, der andere Leute ein bisschen aufpushen möchte und dann auch eben einmal emotional wird und dass das dann Draymond Greens Rolle ist im Team, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so viel draus machen. Ich glaube, das ist auch damit zusammenhängt, dass Draymond Green einfach ein wahnsinnig emotionaler Spieler ist, der viel über diese positive Aggressivität dann irgendwie auch kommt, die er kanalisiert aufs Spielfeld. Man hat das gesehen. Ich meine, seine Statline, 0 Field Goals, 2 Punkte, aber eben 14 Rebounds, 14 Assists, 3 Blocks, hat einmal Steven Adams mega krass abgeräumt und war wirklich wieder einmal einer der drei wichtigsten Spieler der Warriors, wenn nicht sogar auf dem gesamten Feld. Und das mit 0 Field Goals. Also offensiv hat er einen ziemlich gebrauchten Tag, aber da muss man einfach ganz klar sagen, das ist schon außerordentlich, was er da an defensiver Intensität an den Tag legt. Gleichzeitig muss ich aber sagen, wenn man dann jetzt, ich hatte irgendwie den Sports Illustrated Podcast gehört, Und da wurde dann darüber gesprochen, ob er jetzt schon der beste Center der Liga ist oder so. Ich finde diese Diskussion immer ein bisschen anstrengend, weil man muss, kann die Spieler nie singulär aus dem Teamkonzept eben rausheben. Und das ist einfach das optimale Feld für Draymond Green, wo er sich entfalten kann, wo all seine Stärken optimal ausgenutzt werden können und seine Schwächen eben nicht so ins Gewicht fallen, die er ja durchaus hat. Er ist bei weitem kein kompletter Spieler offensiv. Und ja, insofern ist das immer ein bisschen schwierig. Man muss es einfach so nehmen in der Teamrolle, die er dann eben da hat. Und da die füllt er eben unglaublich gut aus. Und da fällt ehrlich gesagt dieses Ereignis in der Halbzeit nicht wirklich ins Gewicht, finde ich. Ja, sehe ich genauso. Also offensiv, klar, da hat er mit Sicherheit auch auf seiner Position anderen Power-Forwards gegenüber das Nachsehen. Aber wie du schon richtig sagst, er muss es ja gar nicht, weil dieses Team, finde ich, so perfekt aufgebaut ist. Also du hast ja mit Klay Thompson, der gestern auch 32 Punkte geworfen hat, was aber nach der Steph Curry-Show völlig untergegangen ist, ebenso wie die überragenden Zahlen von Kevin Durant, Ibaka oder Westbrook auf der anderen Seite. Du hast ja schon zwei Leute mit Thompson und mit Curry, die den Offensive Load so ein bisschen übernehmen können, beziehungsweise, was heißt ein bisschen, aber die eigentlich gefährlich genug sein sollten und dann noch unheimlich viele, wie du immer so schön sagst, Schweizer Taschenmesser wie Harrison Barnes oder Iguodala, die zu jeder Zeit genauso gefährlich sein können. Und dann kann sich halt Draymond Green vor allem auf seine Defensivaufgaben und auf seine Aufgaben als Passgeber, und da ist er mit Sicherheit einer der Besten auf seiner Position, wenn nicht sogar der Beste, konzentrieren. Und in der Defensive, wie du schon sagst, drei Blocks und sechs Steals, das passt einfach perfekt. Und die anderen Spieler, wie ich gerade schon gesagt habe, sind da leider so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also Kevin Durant hat ja, bevor er dann rausgefoult worden ist in der Overtime, mit 37, 12 und 5 auch ein überragendes Spiel gemacht. Und ich fand es total geil, einfach dieses Hin und Her zwischen Curry und ihm zuzugucken. Ich hätte mir gewünscht, er wäre noch länger auf dem Parkett geblieben. Aber das sieht man hinterher nicht mehr, wenn jemand auf der Gegenseite 12 Dreier wirft und den Game-Winner von der Mittellinie. Ja, da muss man halt ganz ehrlich wieder mal den berühmten Spruch aus der Schublade ziehen. It ain't over till the fat lady sings. Ja. Weil tatsächlich dann Kevin Durant wahrscheinlich insgeheim schon fast dachte, er hätte den Game-Winner geworfen, als er einen Dreier versenkt hat, irgendwie 30 Sekunden vor Schluss, der dann OKC einen Puffer verschafft hat. Ich glaube, 4 Punkte waren es dann. Dann ist eben Golden State nicht auf den Dreier gegangen, sondern hat eben einen schnellen Zweier gemacht, was auch ein bisschen fraglich war, dass man dann eben die Defensive öffnet. Da ist Klay Thompson einfach durch die Zone gezogen und hat einen ganz einfachen Korbleger geholt, bevor dann eben diese Szene geschah, die du eben zitiert hattest oder anbemerkt hattest, dass eben dann Kevin Durant gedoppelt worden ist, was übrigens auch nicht neu war. Also das ganze Spiel über hat Golden State bei Pick and Rolls aggressiv gehatcht, also hat den helfenden Verteidiger von Big Man Common, der den Pick setzt, dann eben auf Kevin Durant rausgezogen und dann eben auch entweder nur kurzzeitig gehatcht oder ganz gedoppelt, um ihn eben zu zwingen, den Ball aufzugeben oder abzugeben besser. Und das war dann wieder einmal mehr erfolgreich. Ja. Ich habe gerade übrigens geguckt, die Basketballgötter meinen es sehr gut mit uns, denn die beiden Mannschaften spielen am Donnerstag schon wieder gegeneinander. Am Donnerstag, dieses Mal bei den Warriors zu Hause, wo sie noch, glaube ich, sie haben 23 oder 24-0 oder so oder 25-0 zu Hause. Aber es sind nicht wenige Tage, bis Kevin Durant und Russell Westbrook theoretisch jedenfalls Revanche nehmen können. Ja, da kann, glaube ich, Billy Donovan noch mal ein bisschen sich im Büro einschließen, weil ich war nicht wirklich ganz so happy damit, wie das Spiel der Thunder aufgezogen worden ist. Einmal, du hast es ja in einem Nebensatz eben erwähnt, ist es eine Katastrophe, dass dein bester Spieler und einer der besten Spieler der Liga in Kevin Durant mit 4 Minuten und 13 Sekunden innerhalb der Overtime dann ausfault. Das kannst du dir eigentlich nicht erlauben, dass nach 45 Sekunden dann irgendwie er das entscheidende sechste Foul bekommen hat. Das geht nicht. Und eben dann auch in den entscheidenden Crunch-Time-Situationen entweder deine Spieler nicht da überzeugen zu können, ein Set-Play zu laufen oder einfach überhaupt erst keins wirklich aufgezeichnet zu haben. Das ist eine Sache, die er sich sicherlich ankreiden lassen muss und die man auch durchweg gesehen hat. Das Offensivspiel von Oklahoma City war wieder einmal enorm stockend, ziemlich ineffektiv, extrem viele ISOs. Und konnte eigentlich nur dadurch offen gehalten werden, dass sie einen riesigen Rebounding-Vorteil hatten. Ich glaube, zeitweise mit über 30 Rebounds mehr als Golden State unterwegs. Und da könnte man jetzt behaupten, dass das nicht jedes Matchup passiert. Und dass demnach es sogar ein bisschen glücklich war, dass OKC so lange im Spiel war und vorne lag. Ist es denn so, dass wir jetzt eigentlich, ich meine, sie haben jetzt die Spurs deutlich geschlagen, die Cavs deutlich geschlagen, OKC zweimal bereits geschlagen. Ist es denn so, dass wir jetzt schon die Flinte ins Korn werfen müssen, was die Spannung in den Playoffs angeht? Oder weil Golden State einfach alles abräumen wird und Steph Curry sowieso nicht zu verteidigen ist? Oder ist sowas vielleicht auch so ein bisschen ermutigend, so ein Spiel, weil man sagt, naja, klar, Golden State ist der haushohe Favorit und Steph Curry kann jederzeit das Spiel alleine entscheiden, aber man hat gesehen, dass sie eben doch in einigen Punkten, weil sie lagen ja lange zurück im Spiel, angreifbar sind, beziehungsweise dass es eben Teams gibt, vielleicht wie Oklahoma City, die Oklahoma City Thunder, die ihnen doch auch über 48 Minuten und darüber hinaus Paroli bieten können. Also auf dem Papier sieht es ehrlich gesagt so aus, als würden die Clippers ihnen am meisten Probleme bereiten, weil das immer enorm enge Spiele waren und da Golden State eigentlich bis jetzt jedes Spiel hätte verlieren können. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, wenn du jetzt die direkten Matchups anguckst, dann würde ich sagen, okay, tendenziell haben die Clippers ein Backcourt, wo du eben Steph Curry nicht verstecken kannst. Mit JJ Redick ist das jemand, den er wirklich über die Screens verteidigen muss. Chris Paul musst du sowieso 48 Minuten auf 110% verteidigen. Das ist eben bei OKC nicht der Fall. Du hast es auch gestern gesehen, wenn Andre Robertson oder Robertson auf dem Feld steht, dann kriegt er das Tony Allen-Treatment und wird überhaupt gar nicht gedeckt. Das ermöglicht natürlich, dass man sich in der Verteidigung ein bisschen ausruhen kann. Gleichzeitig, wenn du jetzt dir die Teams anschaust, dann glaube ich, dass Blake Griffin tatsächlich der Spieler ist, der fast in der gesamten Liga, vielleicht jetzt außer mit DeMarcus Cousins, Draymond Green am meisten Probleme bereiten kann, weil er eben off the dribble sehr stark ist, aber auch mittlerweile viele Post-Moves hat. Und diese Athletik, glaube ich, kann man wirklich sehr, sehr schwer verteidigen. Das hat Serge Ibaka sehr gut gemacht, der gerade offensiven Brett enorm aktiv war. Aber wenn man sich dann anschaut, wie limitiert dann doch Enes Kanter war in den paar Minuten, die er auf dem Feld stand, weil er auch defensiv natürlich dann direkt in den Fokus genommen wird von den Warriors, dann ist das natürlich schon neben Robertson ein Riesenproblem, was jetzt nicht geringer werden wird, wenn man in den Playoffs aufeinandertreffen wird. Ja, ich glaube, bei den Clippers könnte es, wenn die in den Playoffs aufeinandertreffen, mit zum größten Problem, also die Position 3 das größte Problem werden, weil ich glaube, sowohl Harrison Barnes als auch Andre Iguodala, je nachdem, welche Line-Up dann mit sogar vielleicht mit beiden dann auf dem Platz die Golden State Warriors spielen werden, da haben Wesley Johnson und oder Jeff Green bei den Clippers nicht wirklich was entgegenzusetzen und das könnte ganz böse aussehen, glaube ich, auf dieser Position. Ja, das stimmt, klar. Also ich meine, vom Kader her ist natürlich OKC dann in der Tiefe natürlich wesentlich besser besetzt, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass das schon zwei sehr große Schwierigkeiten sind, die in den Playoffs eher stärker werden werden. Ich habe sogar mir während des Spiels überlegt, nach dem zweiten Spiel in einer möglichen Serie zwischen den beiden Teams würde Robertson gar nicht mehr als 15 bis 20 Minuten auf dem Feld stehen können, weil es einfach offensiv nicht reicht. Da werden viele Spiele auch schon sonst viel früher entschieden werden, wenn dann eben die Räume viel zu eng gemacht werden und man halt Russell Westbrook beim Zug zum Korb doppeln, wenn nicht sogar trippeln kann. Da hat eigentlich OKC auch mittlerweile wesentlich mehr Optionen. Klar, defensiv bräuchte man ihn, aber wenn du dir anschaust, dass Anthony Morrow, glaube ich, gar nicht gespielt hat, letztes Spiel, vergangene Nacht, und Randy Foy nur 7 Minuten, während Dion Waiters 30 Minuten gespielt hat. Also und Dion Waiters ist wahrlich kein Shooter, dann ist das halt wieder eine Sache, die man Billy Donovan ankreiden muss. Ja, Dion Waiters, tut mir leid, kannst du da wirklich in einer Line-Up gegen Steph Curry und Klay Thompson in der Pfeife rauchen. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber Also wenn ich jetzt vorausblicken würde, dann würde ich sagen, ja, in der Regular Season schlagen sie den Rekord der Bulls, auch wenn ich da so ein bisschen wehmütig bin, weil das Bulls-Team von Michael Jordan so zu meinen Lieblingsteams gehört. Aber nach der Saison hätten sie es natürlich auch verdient. Und in den Playoffs denke ich, dass wir uns einfach, ich glaube schon, Matchups hin oder her, dass die Golden State Warriors haushoher Favorit sind und sind auch ganz klar mein Meisterschaftskandidat. Aber ich glaube, die Conference-Halbfinals in diesem Frühjahr beziehungsweise Frühsommer mit, wenn es alles so läuft, wie wir das glauben, mit Golden State, mit Oklahoma City, den Clippers und den Spurs, das hat Potenzial zu Serien oder 7-Spiele-Serien vielleicht sogar oder 6-Spiele-Serien, über die man noch sehr lange sprechen wird. Auf jeden Fall, wenngleich du natürlich die Teams 5 bis 8 ziemlich abschreiben kannst, der Ramsch, der da kommt. Ich habe dir auch schon resignieren ein bisschen was über die Dallas Mavericks geschrieben, dass ein Teil von mir mittlerweile hofft, dass ich nicht unbedingt Dallas nochmal in den Playoffs sehe. Natürlich ist das Ketzerei andererseits. Man möchte natürlich, dass man Dirk nochmal irgendwie seine Magie ein bisschen entfalten sehen lässt. Aber gleichzeitig muss ich da echt irgendwie einmal seufzen und denken, okay, will ich wirklich Raymond Felton, JaVale McGee, Jeremy Evans und allen möglichen anderen Ramsch in den Playoffs irgendwie sehen, die dann komplett zerstört werden? Oder will ich vielleicht lieber Derek Favors und Rudy Gobert irgendwie ein bisschen weiterkommen sehen? Also da habe ich mir ernsthaft Gedanken gemacht. Ich meine, das spielt im Prinzip jetzt auch überhaupt keine Rolle mehr. Aber gut, können wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, da gibt es einige Teams, die jetzt nicht wirklich wissen, ob sie Fisch oder Fleisch sind. Memphis, da wurde jetzt offiziell bekannt gegeben, dass Marc Gasol die gesamte Saison verpasst. Das wird dann jetzt eher relevant in Anbetracht der Tatsache, dass Mike Conley Free Agent sein wird am Ende des Jahres. Aber im Prinzip kann man da auch wirklich diese Saison und die Ambitionen auf eine zweite Runde dann fast schon sich schenken. Ja, ich sehe das, um schon mal so den ersten kleinen Sneak Peek auf das, was gleich noch kommt, zu schaffen. Ich sehe das ja wie du bei Dallas, bei den Knicks zum Beispiel genauso. Einerseits freut man sich natürlich, wenn es doch noch klappen sollte, was aber jetzt mittlerweile mehr als utopisch ist, in die Playoffs zu kommen. Andererseits hast du natürlich recht, dann siehst du dein Lieblingsteam da spielen. Und jetzt im Falle der, stell dir vor, Dallas würde als Achter in die Playoffs kommen gegen die Golden State Warriors oder die Knicks würden als Achter in die Playoffs kommen gegen die Cleveland Cavaliers, musst dir dann einen Sweep wahrscheinlich mit irgendwie durchschnittlich 10, 15, 20 Punkten Abstand angucken. Das macht dich dann, glaube ich, auch nicht glücklicher, als wenn du die Playoffs verpasst hättest, als Fan. Ja, klar, man hat wahrscheinlich auch andere Franchises, die jetzt irgendwie, oder Fans von Franchises, die wesentlich gebeutelter sind. Und wenn du da eben dann noch Portland anschaust oder Utah, ist das natürlich auch eine andere Situation. Jetzt gerade im Hinblick auf Portland, die letzten oder 8 der letzten 10 Spiele gewonnen haben, ist diese Entwicklung wirklich super positiv und da bist du dann eher so eingestellt, dass du sagst, hey, das ist super. Und wenn es nur 4 Spiele sind in den Playoffs, sind es 4 Spiele, die Bock auf unser junges Team machen und dann kann man darauf aufbauen. Bei Dallas ist das so ein bisschen anders, weil ich habe das ja jetzt letzte Woche schon erzählt, jetzt auch mit im Hinblick auf das Signing von David Lee. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was das alles soll. Es war immer schön, irgendwie ein gutes, kompetitives Team zu haben und ich möchte jetzt auch nicht, dass man irgendwie diesen riesen Rebuild macht, wie es jetzt die Lakers und natürlich ganz prominent die 76ers machen. Aber ein bisschen brauchst du halt schon auch mal junges Talent und irgendwie eine Infusion von anderen Spielern und Talent in deinem Team. Und das ist eben enorm limitiert bei Dallas in den letzten 8 bis 10 Jahren. Ja, weil, ja, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, Coach Carlisle ist halt nicht der größte Fan von Spielern unter 25 Jahren. Gibt es denn noch irgendwas, was dir aufgefallen ist, was du noch erzählen möchtest zum Spiel Oklahoma City gegen Golden State? Ja, aufgefallen ist mir natürlich, dass Steph Curry seinen eigenen Rekord gescheitert hat. Jetzt schon Monate vor Saisonende hat er mit 288 Dreiern den Rekord von sich selber gebrochen. 286 waren es vorher. Das heißt, die Position 1 bis 3 für erzielte Dreier in der Saison aller Zeiten oder die meisten aller Zeiten, da steht jetzt der Name von Steph Curry. Und ja, so kann man im Prinzip weitermachen. Diesen Rekord, meiste Dreier pro Spiel, hast du ja schon erwähnt, hat er sich jetzt eben auch eingetragen, neben den beiden anderen genannten Spielern. Interessant ist auch, dass Golden State tatsächlich jetzt jedes Spiel verlieren könnte, theoretisch die restlichen 25 Spiele und werden trotzdem für die Playoffs qualifiziert. Und zugehend muss man dann noch sagen, wenn sie jetzt 20 und 5 gehen würden, also von 25 Spielen nur 5 verlieren, dann wären sie eben schon bei diesen 72 und 10. Und das ist ganz interessant, vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen, weil sie haben jetzt noch 6 Spiele gegen die Spurs, Clippers und Thunder. Wenn Ja. man jetzt sagt, okay, sie verlieren 3 davon, ja, hättest du halt noch in 19 Spielen mindestens 2 Spiele, die sie verlieren müssen, was durchaus realistisch ist. Sie haben auch noch 5 Back-to-Backs. Aber ich sag mal so, es ist schon durchaus echt drin, dass es das beste Team aller Zeiten werden könnte. Ja, ich habe heute Mittag in dem, ich glaube, es war der Podcast von Jalen Rose und Jacoby von ESPN gehört, dass die Quoten in Las Vegas, die ja so ein bisschen immer das Zünglein an der Waage sind, was so den Ausblick für alle möglichen Sachen angeht, schon drauf gesetzt haben, dass die Golden State Warriors diesen Rekord knacken werden. Ich glaube ehrlich gesagt auch, wie gesagt, dass sie es schaffen werden, selbst wenn sie 2 oder 3 Spiele dieser 5, 6 Matchups gegen die guten Teams aus dem Westen verlieren sollten, wovon ich nach gestern nicht unbedingt ausgehen kann. Es muss ja erst einmal auch jetzt mittlerweile, also vorher war es ja so, dass wirklich der Punkteabstand schon grandios hoch war. Jetzt mittlerweile muss ja auch mal erst ein Team beweisen, dass sie auch ein knappes Spiel gegen die Warriors gewinnen können, weil das ist auch lange nicht mehr passiert. Und selbst wenn sie sich dann noch so gegen vermeintlich schwächere Teams mal den einen oder anderen Lapsus leisten sollten, dann ist es ja immer noch möglich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie am Ende mit 8, 9 Niederlagen durch die Saison gehen, was natürlich überragend fantastisch wäre. Also. Eine Sache würde ich noch gern dir zuspielen und häppchenweise dir irgendwie vorstellen. Folgende These. Stimmst du dazu oder nicht? Ein Spieler im Kader der Warriors ist gar nicht mal so happy über diese Entwicklung und vor allem seine Rolle im Team im Hinblick auf das, was in der Offseason passiert. Und das ist Harrison Barnes. Ist er unglücklich über diesen Verlauf und eben dann auch seine Rolle, dass er weit hinten im Spotlight dieses Überteams ist. Man könnte ja fast behaupten, dass er was der fünft oder sechst wichtigste Spieler maximal ist, wenn nicht sogar dahinter. Meinst du, dass ihn das ein bisschen stört? Ja, weiß ich nicht. Also, sie haben ja jetzt vor ein paar Tagen Anderson Varejão gesigned von den Cleveland Cavaliers, die wiederum gewaived haben, aus dem Kader gestrichen haben. Und Varejão meinte nach den ersten Trainingseinheiten, dass er noch nie ein Team erlebt hat, das sich so gegenseitig liebt, hat er es ausgedrückt, aber wo die Teamchemie so fantastisch ist. Ich glaube, wenn du auf so einem Run bist, den All-Time-Record zu knacken und auch vielleicht Back-to-Back-Champion zu werden, gerät das vielleicht alles so ein bisschen in den Hintergrund, könnte ich mir vorstellen. Aber in der Offseason wird sich gerade Harrison Barnes doch Gedanken machen, nehme ich an, weil er natürlich so der Nächste ist, dem jetzt ein großer Vertrag winkt und dann am Horizont erscheinen ja manchmal oder jedenfalls bei Harrison Barnes so die dunklen grauen Wolken mit Kevin Durants Name drauf, wo ja schon spekuliert wurde, ob er nicht vielleicht in der Offseason zu den Golden State Warriors wechseln könnte. Das wiederum würde ja dann nach sich ziehen, dass Harrison Barnes auf jeden Fall aus dem Kader gehen müsste. Also da sind so ein paar Fragezeichen. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass das aktuell jetzt für ihn noch keine so große Rolle spielt, weil die einfach total fokussiert sind. Aber im Sommer Ja, gibt's klar, das vielleicht. stimmt. Ja, weil es wurde ja schon teilweise berichtet, dass irgendwer mit einem Max-Vertrag auf ihn warten würde. Das muss man natürlich immer alles sehr vorsichtig bewerten, weil auch Max-Vertrag ist immer so eine Sache. Was heißt das überhaupt? Soll das jetzt unter dem neuen Salary Cap Max-Vertrag sein? Dann ist es sicherlich eine hoffnungslose Überbezahlung und ich glaube auch Überbewertung der Fähigkeiten von ihm. Aber da werden sicherlich einige Leute interessiert sein, einen jungen Spieler mit Upside vielleicht auch eine neue Rolle zu geben. Das ist sicherlich etwas, was ihn ein bisschen von diesem Team weglocken könnte. Wenn man ihm sagt, okay, du bist hier Second Banana und kriegst, weiß ich nicht, 6 Schüsse mehr pro Spiel ungefähr, dann wird er sich das bestimmt schon überlegen, ob das nicht eine Option für ihn ist. Aber ich glaube, wir sollten weiterschauen. Eine Sache sollten wir auch nochmal besprechen. Du hattest eben gesagt, mit Barrichau und dem Trade, den er nach Orlando dann verschafft hat, wo er ausverkauft wurde, rausgekauft aus seinem Vertrag. Cleveland hat gestern gegen Toronto verloren. Und da würde ich doch ganz interessant mal davon aussagen und die These aufstellen, es gibt echt nur noch zwei Contender für die Krone im Osten. Und das sind die beiden Teams, die gestern gegeneinander gespielt haben. Ja, das fand ich erfrischend positiv, ehrlich gesagt, dass Toronto dieses Spiel gewonnen hat, weil ich nämlich auch davon ausgehe, dass sich genau diese beiden Teams in den Eastern Conference Finals wieder treffen werden. Und Kyle Lowry übrigens dann auch mit diesem Step-Back-Game-Winner und 43 Punkten überragende Leistung. Und ich habe die ganze Saison schon gehofft, dass es ein Team geben wird, was den Cavs auch nach der letzten Saison schon gehofft, den Cavs Paroli bieten kann. Jetzt haben sich so ein bisschen die Toronto Raptors da manifestiert, unter anderem auch natürlich, weil die Bulls so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch sind. Jimmy Butler hat sich verletzt, man weiß nicht, was man mit Gasol machen soll und so weiter und so fort. Die Atlanta Hawks haben auch überlegt zur Trade Deadline, ob sie schon ein paar ihrer größeren, wichtigeren Spieler verschiffen. Also ich glaube, da zeichnet sich dann tatsächlich ein Zweikampf ab. Und diese Serie, glaube ich, wenn es dazu kommt in den Eastern Conference, wäre auch sehr interessant, weil wir auch noch aus den letzten Jahren um diese klasse Stimmung in Toronto wissen, dann auch so ein bisschen vielleicht Heimvorteile haben, wenn sie zu Hause spielen. Ich glaube, das könnte eine ziemlich enge Kiste werden, auch wenn die Cavs da für mich immer noch leicht favorisiert sind. Ja, du hast das eben so beiläufig gesagt. Ich möchte es nochmal verdeutlichen. In Chicago brennt der Baum, literally. weil die haben 7 der letzten 10 abgegeben. Jimmy Butler ist erstmal raus mit diesem verdrehten Knie, was er hatte. Da kann man so häufig, wie man möchte, sagen, dass Derrick Rose, weiß ich nicht, einen tollen Run hat jetzt momentan. Die sind ein halbes Spiel davor, aus den Playoffs zu sein, statistisch. Also den 8. Platz, den sie jetzt bekleiden, sogar noch abzugeben an Detroit. Und das wäre schon eine wahnsinnige Überraschung, wenn sie jetzt wirklich durchgereicht werden würden. Klar, es sind noch 25 Spiele zu gehen. Aber ich hätte schon sehr stark damit gerechnet, dass jetzt gerade, wo Miami dann eben auch diesen Ausfall oder erneuten Ausfall von Chris Bosh zu verzeichnen hat, dass dann eben Chicago diese klare Nummer 3 im Osten ist. Aber Pustekuchen, da sieht man mal wieder, dass der Kader dann doch im Frontcourt ziemlich dünn ist. Und da wird sich zeigen, wie dann eben Chicago auch seinerseits darauf reagiert, einen Rookie-Coach an der Seitenlinie zu haben. Vielleicht kann ich da noch kurz ein bisschen ausholen. Ich fand das ganz interessant zu hören. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es aufgeschnappt hatte. Dieser Vergleich zwischen Rookie, in Anführungsstrichen Coaches, die eben dann aus der NCAA, aus dem College kommen, in die NBA und erfahrenen NBA-Coaches oder sei es auch Assistants. Da fand ich das schon sehr interessant, diesen Philosophiewechsel, dass du dann auf einmal nur noch Leute um dich hast, die im Zweifel alle Millionäre sind, die schon Väter sind, mitten im Leben stehen und natürlich ja immer auch ihr eigenes Wohl im Kopf haben. Und das ist doch sehr viel schwieriger unter einen Hut zu bringen, als wenn du irgendwie 15, 18 oder 16- bis 18-Jährige hast, die irgendwie Bock haben am Basketball und ein paar davon wollen nachher noch den Sprung in die NBA schaffen. Ich glaube, das ist, wird häufig unterschätzt, diese Schwierigkeit dann eben direkt in die NBA zu kommen und da ein sehr gutes Team zu coachen. Das sieht man, glaube ich, bei Chicago und auch bei OKC. Ja, du hast natürlich recht. Ich glaube, ich habe da tatsächlich ein bisschen untertrieben, was die Chicago Bulls angeht. Denn wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich vom ärgsten Contender der Cleveland Cavaliers zu einem Team, was es vielleicht gar nicht in die Playoffs schafft, dieser Sturz wäre schon verheerend. Ein Satz noch vielleicht zu den Toronto Raptors. Da finde ich es ganz interessant, was passieren wird oder beziehungsweise ob es passieren wird, dass DeMarre Carroll rechtzeitig zu den Playoffs fit wird. Weil er natürlich so als dieser klassische 3-and-D-Spieler genau die Position, die so gefragt ist in der NBA, nämlich diese Dreier-Position, diese Small-Forward-Position im letzten Jahr auf einem ja fast All-Star-Level oder beziehungsweise auf einem All-Star-Level bekleidet hat und ihnen natürlich dann nochmal viel Flexibilität geben würde, auch in einer Serie gegen die Cleveland Cavaliers, wenn sie ihn auf der 4 spielen lassen könnten. also in Anbetracht dessen, dass man sich als Basketballfan immer wünscht, dass alle rechtzeitig zu den großen Spielen fit wären, fände ich das super interessant, wenn er rechtzeitig dann für ein Matchup gegen die Cavs in Tritt kommen würde, weil dann, glaube ich, haben sie noch eine legitime weitere Option neben DeMar DeRozan und Kyle Lowry, die beide jetzt schon eine fantastische Saison spielen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das wäre auch nicht schlecht für Masai Ujiri, der ihm natürlich viel Geld gegeben hat unter der Saison und dass er dann wieder so eine schwere Knieverletzung eben hatte, ist auch nicht ganz so gut in Anbetracht seines Vertrags, aber auch einfach, um festzustellen, dass Toronto im Win-Now-Modus ist. Man hat vielleicht dann schon noch ein, zwei Jahre, weil in der Tiefe und in der Breite des Kaders das Talent und die möglichen Trade-Chips auch schon da sind, wenn man jetzt einfach nochmal an einen Patrick Patterson denkt zum Beispiel. Corey Joseph ist sicherlich eine super super Verstärkung gewesen, gerade wenn man mit Gravis Vasquez sogar noch einen First-Rounder bekommen hat von Milwaukee. Das war sicherlich ein ziemlicher Steal. Und ich glaube, dass man dann auch mittelfristig eben noch mit Toronto rechnen kann. Ja, und jetzt können wir fast schon tatsächlich die butterweiche Überleitung zu den Knicks langsam schaffen, denn die Toronto Raptors haben den Pick der New York Knicks in diesem Jahr, was ihnen dann nochmal ein zusätzliches Trade-Chip geben könnte, denn es sieht ja alles danach aus, dass die Knicks die Playoffs nicht erreichen werden und das würde dann dazu führen, dass die Raptors, auch wenn sie vielleicht in die Conference Finals sogar kommen sollten, trotzdem einen Pick in der Lottery haben, um sich dann vielleicht im Sommer nochmal ein bisschen mehr zu verstärken. Ja, das wäre schon wirklich sehr, sehr schade. Ich glaube, auf einer Skala von 1 bis 10 würdest du dem schon mindestens eine 8 geben, wenn da wirklich ein hoher Lottery-Pick eben rauskommen würde, draus, gerade im Anbetracht der Tatsache, dass dein Team, die New York Knicks, eben nicht gespickt sind mit talentierten Basketballspielern, die, sag ich mal, auf der guten Seite der 20 sind. Das kann man sogar an einer Hand abzählen, wenn nicht sogar an zwei Fingern. Wären es dann nämlich meiner Ansicht eben nach nur Kristaps Porzingis und mit Abstrichen Jarian Grant, die man da hervorheben kann als wirkliche Talente. Derrick Williams darf meinetwegen auch damit bezeichnet werden, aber nur, wenn man das Wort ewig in Klammern davor setzt, weil er nicht mehr sein wird als ein Journeyman. Ich glaube, ja, das wirst du ja definitiv auch so unterschreiben. Diese Euphorie, die zu Beginn der Saison ausgebrochen ist, was Derrick Williams betrifft, ist, glaube ich, ziemlich temporär, immer dort, wo er seine erste Saison spielt. Das war auch letztes Jahr in Sacramento so. Da wird gesagt, ja, der Junge kann noch was. Und dann merkt man, dass er doch vielleicht von vielem eher nichts kann und von manchem einiges. Insofern, ja, glaube ich, dass das ein bisschen schwierig ist bei euch. Ja, schwierig ist es tatsächlich. Ich habe ja unter der Woche mit dem Facebook-Posting schon so ein Rant angekündigt gegen die Knicks. Ich bin einfach, also das ist vor allem dadurch resultiert, dass ich das Spiel nämlich gegen die Toronto Raptors gesehen habe unter der Woche, wo sie wie so ein Schnitzel sich haben weichklopfen lassen von den Raptors, ich glaube mit irgendwie 30 am Ende verloren haben. Und das ist das, was mir am meisten auf den Keks geht. Also wenn ich jetzt mal, wie man so schön immer sagt, so der Fisch stinkt oder fängt an vom Kopf zu stinken. Wir zahlen 60 Millionen Dollar an Phil Jackson dafür, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, dass er da wirklich eine reine Ego-Show draus macht. Ich kann es nicht verstehen, wie man zum Beispiel noch nicht einmal ernsthaft wahrscheinlich darüber nachdenken kann, wenn man Derek Fisher schon feuert und sagt quasi, dieses Konglomerat aus neuem Coach beziehungsweise die Triangle Offense auf Druck wirklich durchpushen zu wollen, das hat nicht funktioniert. Wie man dann nicht ernsthaft darüber nachdenken kann, ich glaube, das tut er tatsächlich nicht, Tom Thibodeau in Erwägung zu ziehen. Also den bestmöglichen Coach einfach in das Team zu holen. Mir scheint es wirklich so, dass Phil Jackson sich selber am meisten im Moment nochmal beweisen will, dass das System, was er mit groß gemacht hat und womit er jahrelang so erfolgreich war, dass das immer noch funktioniert. Und es funktioniert eben nicht. Also diese ganzen Elemente aus der Triangle Offense, die benutzen ja auch andere Teams, wie zum Beispiel durch Steve Kerr die Golden State Warriors. Aber das System einfach so stoisch durchdrücken zu wollen, das hat sich jetzt zwei Saisons lang, und jetzt hatte er nun mal diese Saison, in der er den eigenen Kader zusammenstellen konnte mit so Personen wie Derek Williams und, hat einfach nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Deswegen finde ich, muss ein großer Mann wie Phil Jackson auch in der Lage sein, über seinen Schatten zu springen und zu sagen, okay, wir müssen das hier vielleicht doch anders aufziehen. Dass er so eine neue Philosophie in den Verein trägt, das ist ja alles cool. Aber diese scheiß Triangle Offense, Mann, die kann nicht wirklich, kann nicht das Einzige sein, wie man seinen Verein ausrichtet, wenn die ganze andere Liga irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen hat. Ja, wenn du vor allem mit den Sasha Vujacic, Jahrion Grant, ja, Lance Thomas hast, die dann eben diese, ja, ziemlich komplexe Spielphilosophie dann eben dann doch übernehmen müssen. Oder auch von den Big Men hast du ja in der Triangle viele Konzepte, dass du eben einen Beifluss hast, der über die Big Men initiiert wird. Ich glaube, dass Kristaps Porzingis da natürlich gut reinpasst, aber ja, wenn du dann sogar einen Kylo Quinn hast, der das bewiesen hat in den letzten beiden Jahren bei Orlando, dass er auch ein bisschen den Ball verteilen kann. Ich meine, das ist auch ein Spieler, dem du wahrscheinlich nicht unbedingt mehr als 15 Minuten geben solltest, der aber doch bis zu 15 Minuten oder 10 bis 15 Minuten verdient hat, jedes Spiel auf dem Parkett zu stehen. Wenn nicht sogar mehr, wenn du dir den sehr dünnen Frontcourt dann doch eben anschaust hinter Porzingis und Lopez. Ja, ist das doch sehr, sehr dürftig. Was ist das für eine Scheiße, wenn du glaubst, dass Sascha Vujicic immer noch 20 Minuten pro Spiel verdient hat? Und wie du richtig sagst, dann hast du mal so Spiele wie in der Niederlage gegen Indiana war es, glaube ich, dass Kylo Quinn durchaus auch offensiv zeigt, dass er einen Midrange-Jumper hat, dass er vorne richtig hustelt, Rebounds holt, gut passen kann, auch in der Defensive jedenfalls nicht irgendwie, dass seine Position nicht dann dazu führt oder seine Person nicht dazu führt, dass da Tür und Tor geöffnet ist. Da gibt's ihm aber im nächsten Spiel wieder nur 4 Minuten. Also da hat sich zwischen Derek Fisher und Porno Kurt jetzt gerade als Interimstrainer hat sich da wirklich nicht viel getan. Diese inkonstanten oder unkonstanten Rotations, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Dann spielt Melo mal wieder 40 Minuten, dann spielt er 30 Minuten, Vujicic spielt 20. Ja gut, ich meine, mit dem Personal, was man auf der 1 hat mit Calderon und Jerry and Grant und Langston Galloway, muss man halt machen, was da ist. Aber auch da, wenn du wirklich nur zwei, wie du schon gesagt hast, zwei wirklich junge, talentierte Spieler im Team hast, warum spielt denn der eine dann nie? Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Abseits des orangenen Leders, des Basketballs und deinem Rant muss ich natürlich jetzt mal dazwischen werfen, Kurt Rambis ist schon so ein bisschen so die Inkarnation des awkward alten Mannes, den man sich auch mit einem braunen Parker irgendwie in Parks vorstellen kann. Übertreibt man nicht. Es hat doch nur jemand seinen Twitter-Account gehackt, Mann. Er konnte doch gar nichts dafür, angeblich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da kann man sich nicht freisprechen. Das ist halt auch nur ein Mann. In seinem Fall weiß er halt nur nicht, wie man mit neumodischer Technologie umgeht. Insofern kriegt er da sicherlich einen Pass. Wo er keinen Pass bekommt, ist am Ende der Saison, wenn man sieht, dass er nicht wirklich was geschafft hat. Sehr, sehr komisch. Erst nimmst du Derek Fisher unter Vertrag, gibst ihm mehrere Jahre und sagst, ja, das ist der Mann, mit dem wir weitergehen. Dann merkst du, dass Derek Fisher nicht wirklich coachen kann. Und greifst zurück auf einen Typ, der schon mehrfach bewiesen hat, dass er nicht coachen kann. Ja, der damals Kevin Love in Minnesota auf die Bank gesetzt hat, weil er gesagt hat, da sehe ich kein großes Potenzial, diesen jungen Spieler zu entwickeln. Aber naja, gut. Einer der großartigen Partner von dem ja mittlerweile legendären ehemaligen GM der Timberwolves, David Kahn. Das war die Zeit, in der er Head Coach war, unter anderem. Insofern, ja, das war übrigens auch der Draft, wo man zwei Point Guards in den Top 10 gedraftet hat von Minnesota. Johnny Flynn und Ricky Rubio. Beide, glaube ich, vor Stephen Curry. Ja, Kurt Rambis ist so ein bisschen der Michael Fronzek der NBA, was Trainer angeht. Ich glaube, Michael Fronzek hat den schlechtesten Rekord von allen Bundesliga-Trainern. Johnny Flynn, Mann. Das ist ein Name wie aus einem schlechten Western. Ja, das stimmt. Aber Langston Galloway ist halt auch nicht schlecht. Ne? Das ist dann derjenige, der dieses Western-Buch geschrieben hat. Ja, und da können wir ja den Kreis schließen und sagen, dass ja auch einem von euren Spielern dann schon in der Schießerei ins Knie geschossen worden ist. Oh Mann. Aber ja, ich meine, das ist natürlich, generell ist das Spiel recht schwer zu verdauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Knicks sind, glaube ich, in unserem League Pass Ranking, wenn man jetzt mal den normalen Fan fragt, eher so zwischen Platz 25 und 30 zu finden, ohne dich jetzt beleidigen zu wollen, aber es wird nun mal ein sehr, sehr langsamer Pace gespielt. Zwischendurch hast du natürlich immer mal wieder die typischen Mellow ISOs, die er dann eben auch braucht, um happy zu sein. Und ja, manchmal hast du eben effektives Spiel von Aaron Aflalo, manchmal hast du halt das stereotypische Spiel von Aaron Aflalo und am Ende der Saison wird wahrscheinlich wieder 12 Würfe und 12 Punkte stehen, also so ein bisschen ja die Durchschnittseffizienz der 0815 Spieler der Saison der Liga, wenn man so will. Klar, gibt solide Defense und ich muss jetzt auch sagen, es ist kein schlechtes Signing gewesen, aber das ist halt so ein Spieler, der dich ein bisschen über Wasser hält und normalerweise niemand für so ein Team, was im Niemandsland der Eastern Conference eben umhängt. Ja. Was mir auch an der Personalie Mello richtig auf den Keks geht mittlerweile, ist nach dem Spiel gegen die Toronto Raptors, hat er so ein bisschen vor der Presse gesagt und so seine Teammates, ja, wie sagt man, auch so ein bisschen in die Pflicht genommen und gesagt, also öffentlich und gesagt, ja, das kann ja nicht sein, die Gegner schießen irgendwie 63% in der Zone, wie können wir das zulassen, so kannst du in der NBA keine Spiele gewinnen. Danach, im Spiel gegen die Indiana Pacers, hatte ich das Gefühl, dass jeder aus dem Team richtig mit Feuer in dieses Spiel gegangen ist, bis auf er, der gefühlt 3 von 47 getroffen hat, wo ich mich dann frage, du kannst dich nicht öffentlich als Leader des Teams in die Presse stellen und über deine Mitspieler herziehen, um dann im nächsten Spiel irgendwie 12 Punkte oder was, ich weiß es gar nicht mehr genau, irgendwie sowas aufzulegen. Das funktioniert nicht. Das würde halt, wenn du diesen Superstar-Status wirklich haben willst, das würde halt anderen Superstars nicht passieren. Ein LeBron James würde sich nicht vor die Presse stellen und sagen, der und der und der, die müssen das irgendwie alles anders machen, sonst können wir keine Spiele gewinnen und danach eine Quote von 15% aus dem Feld schießen. Das glaube ich nicht. Zumal ich bei... Der nimmt nur diejenigen Spieler nicht mit auf sein Instagram-Bild, was er nach dem Spiel macht. Ja. Das ist seine Methode, das so zu machen. Ja. Aber du hast recht. Ich meine, Carmelo Anthony, das ist ja durchaus nicht unbekannt, dass die ganze Karriere von ihm über schon der Makel an ihm war, an seiner Persönlichkeit, diese Leadership-Qualitäten. Man hat ja zu Beginn, war das so ein bisschen eine Love-Story, als auch Kristaps Porzingis wirklich so explodiert ist in den ersten beiden Monaten dieser Saison, hat man ja gesagt, ja, guck mal, jetzt kann auch Anthony ein bisschen vom Gas gehen und hat ihn ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das so ein bisschen der Fall ist. Aber manchmal reicht das eben nicht. Ich bezweifle, dass er wirklich dieser bona fide Franchise-Spieler ist. Nicht vom Sportlichen, ich glaube, das ist er auf jeden Fall. Aber halt so von diesen Social Skills, die man eben dann auch braucht, weil wenn man 82 Spiele bestreiten möchte, mit einer Truppe, wo auch viele Leute auf dich dann eben als Anführer dann hochgucken. Und ich glaube, das ist eine Sache, die er wahrscheinlich ja in seiner Karriere nicht mehr wirklich so zu 100% verkörpern werden wird. Ich glaube, es muss ja auch nicht jeder ein Draymond Green oder Chris Paul sein, aber ich finde halt, du kannst dich gerade in so einer fragilen Situation dann nicht hinstellen und deine Teamkollegen öffentlich anprangern, wenn du selber nicht die Leistung bringen kannst, die eigentlich jeder von dir verlangt. Dass er Kristaps Porzingis so als Mentor irgendwie ein bisschen schult. Klar, das macht er mit Sicherheit auch gut, aber ich glaube, da fehlt einfach noch, und das vielleicht schon mal als Ausblick auf den, auf das, was jetzt bei den Knicks passieren könnte oder wird oder hoffentlich passiert oder hoffentlich nicht, da fehlt einfach noch jemand anders, der auch so ein bisschen der das Team so ein bisschen leitet und in die richtigen Bahnen lenkt und vielleicht auch so ein, ja, nicht nur dieses Lead by Example, sondern auch in der Kabine halt eine andere Stellung nochmal hat, wenn ich jetzt mal so auf den Sommer gucke, wie soll sich das Team weiterentwickeln? Also Punkt 1, wir haben keinen Draftpick. Punkt 2, wir werden Kevin Durant nicht bekommen, weil Kevin Durant meiner Meinung nach noch ein Jahr in Oklahoma City unterschreibt. Das heißt, was bleibt dann? Dann hast du Melo, der dann nächstes Jahr 32 Jahre ist. Dann hast du Robin Lopez, der 28 Jahre wird, was jetzt per se nicht schlimm ist. Und natürlich Kristaps Porzingis, mit dem du wahrscheinlich im letzten Draft das große losgezogen hast. Das ist jetzt nicht ganz so schlecht, aber das wird eben auch dann wieder nur vielleicht wie dieses Jahr so zu 30 oder 35 Siegen reichen. Also richtig was dafür kaufen kannst du dir auch nicht. Klar, du hast immer noch die 7 Millionen nächstes Jahr von Calderon auf der Uhr. Und sonst auch nicht wirklich, das hat man jetzt in der Trade-Deadline gesehen, nicht wirklich die Assets, um in einem Sign-and-Trade oder wie auch immer irgendwas zu machen. Das heißt für mich, wenn ich auf den Sommer gucke, entweder du durch die Situation in Memphis, die du gerade bei diesem Roundup schon mal angerissen hattest, ist Mike Conley oder wirst du Mike Conley dazu bewegen, zu dir zu kommen und hast dann wirklich das erste Mal seit langer, langer Zeit in New York einen Point Guard, der diesen Namen auch wirklich verdient, sowohl offensiv wie defensiv und der eben ganz wichtig diese Leadership-Qualitäten mitbringt. Oder du kriegst Mike Conley eben nicht. Und wenn das der Fall sein sollte, dann stehen für mich alle Zeichen dafür, dass sich auch Melo seine No-Trade-Clause nochmal reiflich überlegen wird und man dann tatsächlich gezwungenermaßen wirklich diesen Schritt gehen muss, um Kristaps Porzingis einfach versuchen wird, das Team aufzubauen. Das wird dann noch 2-3 Jahre dauern. Das wird den New Yorkern nicht gefallen. Aber ich glaube, entweder hopp oder top, der Sommer wird es zeigen, da bist du relativ alternativlos. Ja, das stimmt. Man bräuchte erstmal einen Spieler, auf den man eben noch dazu aufbauen kann. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Er wäre Mike Conley eine super Option. Ich wüsste jetzt allerdings nicht, wieso er dann Memphis verlassen sollte. Sie können ihm mehr Geld bieten. Sie haben eine bessere Situation. Und im Zweifel wird es auch nicht das einzige Team sein noch, was um ihn buhlt. Oder meinst du, dass die Situation dann besser ist, weil durch Porzingis hat man eben das junge Talent, das Memphis nicht hat? Ja, ich weiß gar nicht, ob die Situation in Memphis wirklich besser ist. Also Gasol ist aktuell auch über 30, als Seven-Footer hat sich den Fuß gebrochen, was irgendwie schon so ein kleines Alarmzeichen ist. Tony Allen wird wahrscheinlich in dieser Liga nicht mehr richtig Fuß fassen auf seine alten Tage, genauso wie Zach Randolph. Dann hast du dir jetzt einen Kader zusammen, so Knast-All-Stars zusammengekauft bei der Trade-Deadline. Natürlich hast du Capspace und natürlich hast du auch, sag ich mal, dann die Chance, vielleicht noch jemanden zu bekommen. Aber ich weiß nicht, ob das so die rosigsten Aussichten für die nächsten Jahre sind, da wirklich noch einen dicken Fisch an Land zu ziehen oder ob Mike Conley nicht lieber denkt, okay, wenn ich jetzt mal auf die anderen Teams im Westen schaue, diese großen vier, sag ich mal, die wir gerade genannt haben, ist es dann nicht vielleicht einfacher, um in den Playoffs weiterzukommen, doch in den Osten zu wechseln? Und dann gibt's eben nicht viele Teams, glaube ich, die aktuell einem Point Guard 20, 25 Millionen zahlen würden, weil sie selber schon gute Point Guards haben. Ja. Was ist denn mit Evan Fournier und ihm irgendwie 4 Jahre 55 Millionen zu geben? Nee, Mann. Nicht wieder so eine halbgare Scheiße wie die letzten Jahre. Echt, Mann. Dann muss es Boban Marjanovic sein. 2 Jahre 30 Millionen. Ja, nehme ich. Dann verkauft ihr noch mehr Tickets und der Garten steht Kopf. Ja, weil der Kristaps so mit seinen Riesenhänden am Kopf wahrscheinlich hochheben kann, so leicht wie Kristaps ist. Kann denn generell ein Lineup mit Melo auf der 4 und Porzingis auf der 5 tatsächlich funktionieren? Also könntet ihr theoretisch einen Flügelspieler euch anschauen oder geht das gar nicht? Ich weiß nicht, ob das defensiv nicht noch ein bisschen zu schlecht ist. Also wie gesagt, ich glaube, um auf der 5 zu spielen, fehlen Porzingis einfach noch die nötigen 10 Kilo. Ich glaube, Melo ist vielleicht, hat einfach diesen, ja, ich glaube nicht, dass er auf der 4 jetzt mittlerweile so gut aufgehoben ist, was die Defensive angeht, weil da eben durchaus, wenn er gegen Small-Ball-Teams spielen muss, durchaus schnellere Jungs als er unterwegs sind. Er hat dann natürlich unterm Korb immer den Größen- oder den Muskelvorteil, sage ich mal. Aber ich könnte mir vorstellen, also dass eine Line-Up von Mike Conley, Aaron Aflalo oder irgendeinem anderen Zweier plus Porzingis, Robin Lopez und Melo, dass die schon ganz gut funktionieren könnte. Aber Melo auf der 4 und dann neben Porzingis halte ich noch für so ein bisschen waghalsig, ehrlich gesagt, diesem jungen Spieler dann die 5 aufzubürden. Eine Sache, die ich dich gerne noch fragen würde, vielleicht ein kleiner Shoutout, Marco Ilsemann hat über Twitter mir ein Stat nochmal als Heads-up geschickt. Das war B-Boy Reference hat nicht, das habe ich nämlich dann abgefeiert, B-Boy Reference hat gesagt, dass Dion Waiters einer der schlechtesten Spieler unter Korbnähe oder in Korbnähe ist. Und ich habe es natürlich direkt retweetet und abgefeiert, dass er nicht über ein Phonebook irgendwie springen kann. Aber dann hat eben Marco Hilsemann mir gesagt, dass Kristaps Porzingis tatsächlich Erster ist auf dieser Liste und einer der schlechtesten oder die schlechteste Field-Goal-Quote hat, wenn er direkt in Korbnähe abschließt oder abschließend zu versucht, muss man ja sagen. Ich glaube, vor 4 Tagen waren es noch 43 von 104 direkt in Ringnähe. Kannst du dir das erklären? Na, einmal ist sein Spiel, glaube ich, aktuell nicht darauf ausgelegt, weil er ja schon relativ viele Midrange-Jumper nimmt oder sogar oftmals an der Dreierlinie steht. Andererseits kann ich mir durchaus vorstellen, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, dass er einfach durch diesen körperlichen Nachteil einfach so ein bisschen rumgeschubst wird und es einfacher ist, dann seine Shots zu contenten, beziehungsweise die Shots, die er dann unterm Korb anfeuert, abfeuert, so ein bisschen negativ zu beeinflussen für den Gegner. Andersrum sollte er den größten Vorteil dann gegen manche Spieler besser ausspielen können, aber ja, schwierig. Also den Stat kannte ich jetzt auch nicht und führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass ich noch besser gelaunt bin als vor dem Podcast. Ja gut, ich meine, man muss ihm Zeit geben. Ich glaube, dass er schon jetzt momentan ein bisschen gegen die besagte Rookie Wall eben gefahren ist. Auf die Saison gerechnet 42,8% aus dem Feld, 33% von jenseits der Dreierlinie. Das sollte man nicht überinterpretieren, gerade als Rookie aus Europa kommen, das ist in Ordnung und er muss wahrscheinlich jetzt schon auch in manchen Spielen halt immer eine hohe Anzahl an Würfen nehmen, das ist er vielleicht noch nicht so gewöhnt oder ist er noch nicht ganz so bereit für, aber ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit seiner Statur zu tun, dass wenn er dann eben das Fangwerk anbringt und ein bisschen Platz hat, in die Zone zu ziehen, dass wenn dann ein bisschen Kontakt da ist, dass das ihn eben sehr stört und so stark beeinflusst, dass er den Ball dann eben neben den Ring setzt. Wie eine Feder im Wind. Also wenn ich jemanden außer ihn noch positiv in dieser Saison herausheben würde, dann für mich ist es tatsächlich Robin Lopez. Weil Robin Lopez für mich so die Definition eines ehrlichen Arbeiters ist. Und Robin Lopez ist einer derjenigen, finde ich, dessen Spiel oftmals falsch oder zu Unrecht ein bisschen zu negativ gesehen wird, weil er eben die Stats nicht hat. Obwohl er jetzt in den letzten Spielen auch, was die Stats angeht, ordentlich nochmal zugelegt hat. Aber ich glaube, das, was ihn so ausmacht, ist, dass sein Gegner oder dass er so spielt und so gut ausblockt unterm Korb, dass sein Gegner kaum Rebounds holt. Das führt dann dazu, dass andere seiner Mitspieler, wie zum Beispiel mal Mello oder auch Porzingis oder Aflalo, oftmals so vermeintlich leichtere Rebounds abgreifen können und er vielleicht nicht so. Das können sie aber nur machen, weil Robin Lopez meiner Meinung nach einer der besten Ausblocker unterm Korb der ganzen Liga ist. Und ich habe immer das Gefühl, dass er, auch wenn seine Qualitäten offensiv ziemlich limitiert sind, aber dass er vor allem defensiv immer einer derjenigen ist, der jedes Spiel 100% gibt. Und das ist dann als Knicks-Fan schön zu sehen. Ja, absolut. Das unterstützt dann eben auch die Zahlen. In der Defensiv-Rebounding-Rate ist er eben gar nicht mal ganz vorne zu finden. Da stehen 5 andere Rotationsspieler vor ihm, oder 4 besser. Danach kommt er erst, aber in der offensiven Rebounding-Rate ist er mit Abstand der beste Spieler der Knicks. Und sicherlich auch einer der besseren Spieler in der gesamten Liga, was so diese Tip-Ins betrifft. Er ist jetzt nicht wirklich athletisch, aber hat eben eine sehr gute Position und ist häufig dann in der Lage, dann 1-2 Mal den Ball noch hochzutippen und eine Possession dann eben am Leben zu halten dadurch. Und ja, wirklich sehr, sehr solide. Überrascht mich ein bisschen, dass er teilweise dann doch so wenig auf dem Feld steht. Ich hatte gedacht, dass es vielleicht dann doch in Anbetracht des Kaders 30 Minuten sind. Sind aber tatsächlich jetzt nur 25 Minuten, die er auf dem Feld steht. Weil sowohl Fischer als auch Porno-Kurz die Rotation mit einem Kniffelbecher machen, habe ich das Gefühl. Ja. Kevin Seraphin, auch einer der Leute, die natürlich durch die Spielzeit von Derek Williams dann auf der 4, wenn ihr mal klein spielt, mit Porzingis auf der 5, ein bisschen darunter leiden, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist auch für mich ein Spieler, der interessanter ist oder vielleicht dir noch ein bisschen mehr geben kann als Derek Williams. Hat nicht die Range, aber vielleicht offensiv, was den Rebound betrifft, ein bisschen mehr Fähigkeiten, spielt aber in der Zeit, die er auf dem Feld steht, auch eine ziemlich miserable Saison. Nur 40% aus dem Feld ist natürlich für den Big Man ein miserabler Wert. Und wenn du dann nur 0,4 Mal pro Spiel an der Linie stehst, zeugt das von Maurice Spates'schen Nummern. Ja, das stimmt. Andererseits muss man sagen, der Instagram-Account von Kevin Seraphin, den ich abonniert habe, der ist tatsächlich ganz cool. Das ist so ein richtiger Social-Media-Typ, der alles, was er macht, andauernd postet und der gibt einem Fan wenigstens immer das Gefühl, dass er, auch wenn er nicht spielt, mit Feuer und Flamme dabei ist. Immer, heute ist Game Day und alle Knicks-Fans, heute holen wir uns irgendwie, holen wir uns den Sieg und das Rennen um die Playoffs ist noch lange nicht beendet. Dass wenigstens da scheint die Chemie so ein bisschen zu stimmen. Einen habe ich vielleicht noch vergessen, das abschließend von mir, ich habe jetzt genug geschimpft über sowohl das Front Office, die Trainer, als auch über Mello, aber Lance Thomas hat für mich in dieser Saison auch nochmal einen Sprung gemacht. Ich finde, der ist zu einem sehr soliden Verteidiger herangereift und vielleicht sogar dann auch einer der Spieler, die noch ein bisschen jünger sind, die man nicht unbedingt als Asset, aber doch als soliden Rollenspieler für die Zukunft eben behalten sollte, hat so ein bisschen seinen Schuss gefunden, auch in dieser Saison und wie gesagt in der Defense auch immer mit 110% dabei, macht noch auch da einige dumme Fouls meiner Meinung nach, vielleicht kommt das noch so ein bisschen mit der Altersweisheit, dass er da auch nochmal ein bisschen effizienter wird, aber alles in allem ist das dann doch auch einer der positiven Aspekte dieser Saison bislang für mich. Interessanter Fakt, auch sein Vater war eine Krake. Ja. Riesige Arme. Ja. Oktopus. Ein Krakenmischling. Eine Sache vielleicht zuletzt. Ich glaube, wir sind dann jetzt auch schon am Ende angelangt nach unserem Gespräch über das Topspiel gestern. Da musste man natürlich ein bisschen länger drüber quatschen. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass ich mich über manche Arenanamen ziemlich aufrege oder amüsiere. Und wie konnte es anders sein? Die Sacramento Kings sind eine davon mit der Sleep Train Arena. Da habe ich aber tatsächlich einem anderen Team nochmal Unrecht getan, indem ich sie außen vor gelassen habe, was diese Liste betraf. Und sie gehören natürlich dazu, das sind in dem Fall die New Orleans Pelicans, die eigentlich jedes zweite Heimspiel freiwillig abgeben müssten, aufgrund des Namens ihrer Heimatarena. Das ist nämlich der Smoothie King Center. Geil. Oh Mann. Das ist eine Katastrophe. Aber ja. So ist das im amerikanischen Sport. Ja, leider ja auch mittlerweile im deutschen Sport. Ich finde das immer so schade, wenn so alte, traditionsreiche Sportstätten dann irgendwie von einem Sponsor umbenannt werden. Und wenn es dich dann auch noch mit Smoothie King trifft, ja, mein lieber Mann. Ich würde gerne noch eine Sache, du machst ja manchmal einen Spaß daraus, Spielern neue Namen zu geben oder auch Teams. Siehe zum Beispiel Factory of Madness oder Sadness. Du hast auch Joe Johnson, der in dieser Woche in den Medien war, einen Namen gegeben, und zwar den Kapitän des 9-to-5-Teams. Und da wäre es doch dann nur angebracht, wenn du noch über sein Buyout und sein neues Team und seine neue Rolle da und die Perspektiven und was nicht alles nochmal vielleicht einen Satz verlieren würdest. Ja, na klar. Also ich bin ja aus Düsseldorf und deshalb freue ich mich darüber, dass das Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasium in Benrath einen neuen Hausmeister bekommen hat, in Joe Johnson. In Joe Johnson. Nein, das bezieht sich jetzt nur darauf, dass ich gesagt habe, okay, welche möglichen Arbeitsstätten könnte Joe Johnson denn jetzt suchen, aus Scherz daraus, dass er tatsächlich jetzt nur noch ein Shell seines alten Selbst ist. Ich weiß nicht, wir haben eben, bevor wir aufgenommen haben, nochmal darüber gesprochen, ob es wirklich ein Team gab, was ihn wirklich gut gebrauchen könnte oder das, was er noch aufs Parkett bringen kann. Ich sehe das ehrlich gesagt recht kritisch oder nüchtern. Die Miami Heat haben ihn jetzt unter Vertrag genommen. Ich glaube, dass das im Hinblick auf deren Kader gar nicht mal so eine schlechte Idee ist. Du kannst ihn zu dem Zeitpunkt seiner Karriere meist abseits des Balles dann stellen. Aber abseits des Balles oder auch alternativ des Courts. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das wirklich einen großen Einfluss hat. Deshalb haben wir es jetzt auch nicht noch erwähnt, wer irgendwo wo untergekommen ist. Anderson Varejao wird da vielleicht noch eher mal hier und da ein Spiel haben, wo er ein wichtiger Akteur auf dem Feld sein wird. Bei Joe Johnson glaube ich, dass das nicht der Fall ist. Ich habe ihn echt mal gemocht, auch in Atlanta, weil derjenige, der das Team wirklich über Wasser gehalten hat, gerade in den Playoffs, in der Crunch-Time. Dann hat er eben 120 Millionen bekommen und hat gedacht, es reicht, wenn er eben nur noch Job von nach Vorschrift macht. Ergo der 9-to-5-Ausdruck von uns, den benutzen wir gerne für die Nenes und John Johnsons dieser Welt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt ist er eben bei Miami untergekommen und genießt die Sonne am South Beach. Aus auch eine schöne Namensgebung unter der Woche, die ich gehört habe in einem anderen Podcast, aus ISO Joe wurde über die Jahre Islow Joe. Okay. Ja, dann bleibt für uns abschließend noch eine ganz wichtige Frage zu klären. Kriegt denn Leonardo DiCaprio heute Abend endlich den Oscar oder nicht? Hast du da auch eine Meinung zu? Ja, ich denke, der Oscar sollte in dem Fall aber lieber an den Bären gehen, weil das war wirklich großartig. Da hätte vielleicht Berlin was draus machen können bei den Berliner Filmfestspielen. Das haben sie versäumt. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Marketing-Gag gewesen, da dann irgendwie die SFX-Leute einzuladen, die dann irgendwie den Berliner Bären bekommen. Aber gut, das sind meine zwei Sinn dazu. Sehr schön. Dann ja, genießt das Rematch unter der Woche zwischen OKC und Golden State. Ich kann mir, oder das würde mein Basketballherz nicht noch einmal überstehen, wenn es wieder so eine Angelegenheit wird wie gestern. Aber ich glaube, wir können uns wieder auf ein spannendes Spiel freuen. Und ansonsten, ja, schreibt wieder fleißig. Wir nehmen auch gerne mal wieder Teams in die Adoption, die ein bisschen rosigeren Ausblick haben als die Knicks oder die Nets oder wen auch immer oder vielleicht sogar die Dallas Mavericks. Also sucht euch wieder eins für nächste Woche raus und dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder. From downtown. Reingehauen.